Erster, wer allein sein will, folgt nur seinen Wünschen. Er hört nicht auf gute Ratschläge. Zweiter, ein dummer Mensch mag keine Klugheit. Er will nur sagen, was er denkt. Dritter, wenn ein schlechter Mensch kommt, gibt es Verachtung. Es gibt auch Schande und Spott. Vierter, die Worte eines Mannes sind wie tiefes Wasser. Sie sind wie ein frischer Bach. Sie sind eine Quelle der Klugheit. Fünfter, es ist nicht gut, einem schlechten Menschen zu helfen. Es ist falsch, einen gerechten Menschen im Gericht zu ignorieren. Sechster, ein dummer Mensch redet und macht Streit. Seine Worte führen zu Schlägen. Siebter, was ein dummer Mensch sagt, bringt ihn zu Fall. Seine Worte sind eine Falle für sein Leben. Achte, Worte von jemandem, der schlecht redet, sind wie gutes Essen. Sie gehen tief in das Herz der Menschen. Neunter, wer bei seiner Arbeit faul ist, ist wie jemand, der alles kaputt macht. Zehnter, der Name Jahwes ist wie ein starker Turm. Ein guter Mensch läuft dorthin. Er ist dort sicher. Elfter, der Besitz eines reichen Menschen ist wie eine sichere Stadt für ihn. Er denkt, es ist eine hohe Mauer. Zwölfter, Stolz kommt vor dem Fall eines Menschen. Bescheidenheit kommt vor der Achtung. Dreizehnter, wer antwortet, bevor er zugehört hat, ist dumm. Das ist eine Schande für ihn. Vierzehnter, die Stärke eines Mannes hilft ihm im Leid. Aber ein trauriges Herz, wer kann das ertragen? Fünfzehnter, ein kluges Herz lernt Wissen. Die Ohren der Weisen suchen Wissen. Sechzehnter, ein Geschenk öffnet Türen für einen Menschen. Es bringt ihn zu wichtigen Leuten. Siebzehnter, der Erste im Streit scheint Recht zu haben. Aber dann kommt der Andere. Er fragt genau nach. Achtzehnter, das Loswerfen beendet Streit. Es trennt auch starke Menschen. Neunzehnter, ein Bruder, dem man Unrecht getan hat, ist schwer zu besiegen. Er ist stärker als eine feste Stadt. Dieser Streit ist so fest wie ein Schlossriegel. Zwanzigster, ein Mensch bekommt, was er durch seine Worte sagt. Er wird satt von dem, was seine Lippen bringen. Einundzwanzigster, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut benutzt, wird Gutes davon haben. Zweiundzwanzigster, wer eine Ehefrau findet, findet etwas Gutes. Jahwe freut sich darüber. Dreiundzwanzigster, der arme Mensch bittet. Aber der reiche Mensch antwortet mit Härte. 24. Viele Freunde können schaden. Aber es gibt auch Freunde, die treuer sind als ein Bruder.